Klangfassade. Diese Aufnahme ist eher eine Testaufnahme mit meinem neuen Aufnahmegerät, einem Tascam DR05. Ihr hört die Bremer Schlachte im Februar. Es gehen und fahren Passanten vorbei und ein Akkordeon spielt im Hintergrund. Mannschaft, ja, immer. أعطيك البداية.